Abschnitt 1 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Von Mark Twain. Meine Uhr. Meine schöne neue Uhr ging nun schon anderthalb Jahre weder vor noch nach. Sie war kein einziges Mal stehen geblieben und an dem Werk war nichts zerbrochen. Nunmehr galt mir ihr Urteil über die Tageszeit für völlig untrüglich, ihre Lebenskraft und ihr Knochenbau für unzerstörbar. Aber endlich ließ ich sie eines Abends doch ablaufen. Ich trauerte darüber, als sei dies Versehen ein Vorbote von kommendem Unheil und Missgeschick. Erst allmählich wurde meine Stimmung wieder heiterer. Ich zog die Uhr auf, stellte sie nach Gutdünken und schlug mir alle abergläubischen Gedanken und trüben Ahnungen aus dem Sinn. Am nächsten Morgen trat ich in den Laden des ersten Uhrmachers der Stadt, um meine Uhr genau nach richtiger Zeit zu stellen. Der Herr nahm sie mir aus der Hand, um dies Geschäft für mich zu besorgen. »Sie geht 4 Minuten nach«, sagte er dabei. »Der Regulator muss vorgerückt werden.« Ich versuchte, ihn daran zu hindern, versuchte, ihm begreiflich zu machen, dass der Gang der Uhr unübertrefflich sei. Vergebens. Der Kohlkopf in Menschengestalt sah nur das eine. Die Uhr ging 4 Minuten nach und der Regulator musste vorgestellt werden. Ich bat und flehte, er solle es nicht tun. Ich sprang in meiner Seelenpein um ihn herum, aber alles umsonst. Mit kaltblütiger Grausamkeit vollbrachte er die schändliche Tat. Von da ab begann meine Uhr zu laufen, schneller und schneller, Tag für Tag. Innerhalb einer Woche geriet sie in ein wahres Fieber. Ihr Puls stieg bis auf 150 Grad im Schatten. Noch ehe 2 Monate zu Ende waren, hatte sie alle Uhren der Stadt weit hinter sich gelassen und war 14. Halbtage vor dem Kalender voraus. Noch hing das bunte Oktoberlaub an den Bäumen und sie tummelte sich schon mitten im Novemberschnee. Die Zahltage für die Hausmiete, für alle fälligen Rechnungen und sonstigen Schulden kamen in so wahnsinniger Hast näher, dass ich mir schier kaum mehr zu helfen wusste. So brachte ich sie denn zum Uhrmacher, um sie regulieren zu lassen. Dieser fragte mich, ob sie schon jemals repariert worden sei. Als ich das mit dem Bemerken verneinte, es sei noch nicht nötig gewesen, glitt ein boshaftes Lächeln über seine Züge. Gierig öffnete er die Uhr, guckte hinein, klemmte sich ein Ding ins Auge, das aussah wie ein kleiner Würfelbecher, und betrachtete das Räderwerk genau. »Sie muss gereinigt und geölt werden«, sagte er, »und außerdem reguliert. Fragen Sie in einer Woche wieder nach.« Gereinigt, geölt und reguliert war meine Uhr, aber nun ging sie schrecklich langsam. Ihr Ticken klang wie Grabgeläute. Ich versäumte alle Eisenbahnzüge, hielt keine meiner Verabredungen ein und kam wegen Verspätung um mein Mittagessen. Allmählich machte meine Uhr aus 3 Tagen 4. Zuerst wurde es bei mir gestern, dann vorgestern, dann letzte Woche. Ich geriet immer weiter ins Hintertreffen und konnte mich nicht mehr in die jetzige Welt finden. Wieder begab ich mich zum Uhrmacher. Er nahm in meinem Beisein die Uhr ganz auseinander und sagte, der Zylinder sei gequollen. In 3 Tagen könne er ihn aber wieder auf das richtige Maß bringen. Hierauf ging die Uhr im Durchschnitt gut, aber auch nur im Durchschnitt. Den halben Tag lang raste sie wie im Donnerwetter unter fortwährendem Schnarren, Quieken, Schnauben und Schnaufen, so dass ich vor dem Lärm meine eigenen Gedanken nicht hören konnte. Keine Uhr im ganzen Lande hätte vermocht, sie einzuholen in ihrem tollen Lauf. Den Rest des Tages blieb sie allmählich immer mehr zurück und trödelte derart, dass sie ihren ganzen Vorsprung einbüßte und sämtliche Uhren ihr wieder nachkamen. Einmal in 24 Stunden war sie aber ganz auf dem richtigen Fleck und gab die Zeit genau an. Dies hielt sie pünktlich ein, und niemand hätte daher behaupten können, sie tue weniger als ihre Pflicht und Schuldigkeit oder mehr. An die Tugend einer Uhr stellt man jedoch höhere Ansprüche, als dass sie nur im Großen und Ganzen richtig geht. Ich trug sie daher abermals zum Uhrmacher. Er sagte, der Hauptzapfen wäre zerbrochen, und ich sprach ihm meine Freude darüber aus, dass der Schaden nicht größer sei. Offen gestanden hatte ich noch nie etwas von einem Hauptzapfen gehört, aber ich wollte mich doch einem Fremden gegenüber nicht unwissend zeigen. Der Zapfen ward ausgebessert, aber das half nur wenig. Die Uhr ging jetzt eine Weile, und dann blieb sie wieder eine Weile stehen, ganz nach ihrem Belieben. Jedes Mal, wenn sie losging, tat sie einen Rückschlag wie eine Muskete. Ein paar Tage lang wattierte ich mir die Brusttasche aus. Schließlich trug ich die Uhr aber zu einem anderen Uhrmacher. Der zerpflückte sie in lauter einzelne Stücke, drehte die Trümmer vor seinem Vergrößerungsglas hin und her und meinte, es müsse an der Hemmung etwas nicht in Ordnung sein. Das besserte er aus und setzte die Uhr wieder zusammen. Nun ging sie gut. Nur alle 10 Minuten schlossen sich die Zeiger wie eine Schere und machten die Runde gemeinsam weiter. Der Weiseste unter den Menschenkindern würde von solcher Uhr nicht herauskriegen können, was die Glocke geschlagen hat. Ich ging also wieder hin, um dem Übelstand abhelfen zu lassen. Jetzt meinte der Mensch, der Kristall sei verbogen und die Spiralfeder krumm. Auch müsse ein Teil des Werkes neu gefüttert werden. Alle diese Schäden beseitigte er, und meine Uhr ließ nun nichts zu wünschen übrig. Nur dann und wann, nachdem sie etwa 8 Stunden regelmäßig gegangen war, geriet bei ihr inwendig alles in Bewegung, so dass sie zu summen begann wie eine Biene und die Zeiger sich stracks so flink im Kreise drehten, dass man sie nicht mehr unterscheiden konnte. Sie sahen aus wie ein zartes Spinngewebe auf dem Zifferblatt. In 6 oder 7 Minuten hatte sie die ganzen nächsten 24 Stunden durchwirbelt, dann gab es einen Krach und sie stand still. Mit schwerem Herzen ging ich wieder zu einem anderen Uhrmacher und sah, wie er das Werk auseinandernahm. Dabei rüstete ich mich, ein Kreuzverhör mit ihm anzustellen, denn das Ding ging mir jetzt über den Spaß. Ursprünglich hatte die Uhr $200 gekostet und ich musste jetzt für Reparaturen 2000 bis 3000 ausgegeben haben. Während ich so dastand und dem Manne zusah, kam er mir plötzlich bekannt vor. Nein, ich irrte mich nicht. Der Uhrmacher war ein früherer Dampfbootmaschinist und zwar nicht einmal ein guter. Er betrachtete alle Teile sorgfältig, gerade wie die anderen Uhrmacher auch, und fällte dann seinen Urteilsspruch mit derselben Zuversicht. Er sagte, sie macht zu viel Dampf. Wir müssen den stellbaren Schraubenschlüssel an das Sicherheitsventil hängen. Ich schlug ihm auf der Stelle den Schädel ein und ließ ihn auf meine Kosten beerdigen. Mein Onkel William, Gott hab ihn selig, pflegte zu sagen, ein gutes Pferd sei ein gutes Pferd, bis es einmal durchgegangen wäre. Und eine gute Uhr, bis sie den Reparierern in die Hände fiele. Er zerbrach sich oftmals den Kopf, was denn eigentlich aus allen verdorbenen Kesselflickern, Büchsenmachern, Schustern, Grobschmieden und Maschinisten in der Welt schließlich würde. Aber niemand konnte ihm je Auskunft geben. Ende von Abschnitt 1.